Sachen. Wie ein komischer Laubenvogel habe ich Sachen, die niemand haben wollte, in all den Jahren in meinen Bau geschleppt, oft mit der Einbildung, sie retten zu müssen, sie zu befreien aus einem unwürdigen Kontext. Bei mir mussten sie nicht wie beim Seidenlaubenvogel alle blau sein, nur anregend. Das Ensemble musste auch keiner Frau mehr gefallen. Und wenn ich tanze, dann nur für mich. Für Commodities, gekaufte Waren, ist da weder Raum noch Geld vorhanden. Geldmangel störte mich nur, wenn etwas zu bezahlen war. Gebühren, Rechnungen, das Unvermeidliche. Not habe ich nie gelitten, hatte immer ein Dach über dem Kopf, mehr als genug zu essen. Der Liebesblicke werfende Warenzauber, Karl Marx, verlockte wenig. Stattdessen habe ich aufgehoben, was Zufall und Geschenke an meinen Strand spülten. Bücher und Bilder, Körbe, alte Blechdosen, bestickte, gehäkelte, gebartigte, gewebte Decken, Puppen, Schaukelstühle und vieles mehr. Vor mir liegt der Pierrot, den meine Kinderfrau für mich genäht hat vor mehr als 70 Jahren, mit einem geblümten, spitzen Hut, der Körper aus grau-weiß kariertem Anzugsstoff, das Gesicht gestickt auf einen ausgestopften Seidenstrumpf. Er guckt immer noch ein bisschen verkniffen mit seinem gestichelten Mund. Daneben ein pinkes, wollhaariges Wuschelwesen, ein Geschenk der kleinen Kea.